bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge geschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones, also im Zentrum der Herrlichkeit Gottes, inmitten des Zentrums der Herrlichkeit Gottes, sah ich inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Dies sind die 7 Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und es nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm. Sag mal, würdig ist das Lamm. Bet mal mit ein: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und den Reichtum und die Weisheit und die Stärke und die Ehre und die Herrlichkeit und den Lobpreis. Halleluja! Oh Jesus, du bist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt weggenommen hat, Herr, und du bist würdig. Oh, du bist würdig. Und der ganze Himmel betet dich an, Jesus. Der ganze Himmel betet dich an, Lamm Gottes. Und der ganze Himmel sagt: Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Stehen in deiner Gegenwart, Herr. Und wir haben nichts zu bringen von uns selber. Wir können nur staunen, Herr, über dem, was du getan hast. Wir können nur staunen über diesem herrlichen Erlösungswerk. Wir können nur staunen über dem Lamm, das für uns geschlachtet worden ist, Herr. Für uns hingegeben worden ist, Herr. Das den Preis bezahlt hat, Herr, in alle Ewigkeit, Herr, sodass wir nicht mehr bezahlen müssen, Herr. Oh, wir können nur staunen, über diese Gnade, Herr. Wir können nur staunen in alle Ewigkeit. Oh, komm, sing ihm dein eigenes Lied. Stimm mit ein in den Gesang der 24 Ältesten und der vier lebendig Wesen. Stimm mit ein. Sagt in Philipper 3, Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, also was auch immer für mich Gewinn gewesen wäre, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, also alles hinter mir gelassen habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn, jetzt kommt's, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, damit ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Halleluja. Weißt du, Paulus hat um diese eine Sache, um dieser einen Sache willen, hat er alles aufgegeben. Nämlich Christus zu erkennen. Die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden. Beides gehört zusammen, ihr Lieben. Wie viele von euch wollen die Kraft seiner Auferstehung erkennen? Die Kraft seiner Auferstehung, die so stark ist, dass sie sogar die Macht des Todes niederwirft. Die so stark ist, dass in dieser Gegenwart seiner Kraft sich keine Krankheit und kein Tod und kein Dämon mehr halten kann. Paulus hat gesagt, ich will diese Kraft der Auferstehung, diese Herrlichkeit der Auferstehung, ich will sie immer tiefer erkennen. Also diese Kraft hat sich vor 2000 Jahren an Ostern das erste Mal freigesetzt. Aber nicht das letzte Mal, sondern es war die erstmalige Freisetzung. Aber bis heute setzt sie sich immer wieder frei, immer wieder neu. In jedem Wunder, das Gott tut, in jeder Ermutigung des Herzens, in jeder Stärkung, in jeder Kraftzuteilung setzt sich diese Kraft der Auferstehung immer wieder neu frei. Und gleichzeitig steht sie in unmittelbarer Verbindung zur Gemeinschaft mit seinen Leiden. Ohne die Gemeinschaft mit seinen Leiden, ohne die Gemeinschaft mit den Leiden von Jesus, gibt es keine Kraft der Auferstehung. Deswegen richtet Paulus seinen Blick auf den Gekreuzigten. Deswegen sagt er in 1. Korinther 2, Vers 4, er sagt, denn ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und deswegen sagt er, ich habe alles andere für Dreck gehalten, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das heißt, immer wieder neu hat sich Paulus ausgerichtet auf diese Kraft seiner Gemeinschaft. Immer wieder auf diese Kraft seiner Auferstehung und auf diese Gemeinschaft seiner Leiden. Immer wieder neu hat er dieses Leiden von Jesus angeschaut. Jesus hat es uns selber gesagt im Abendmahl. Er hat gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das heißt mit anderen Worten, dies tut, um euch auszurichten auf diese Gemeinschaft mit meinen Leiden. Das heißt, indem wir nachsinnen, indem wir nachdenken über seine Leiden, schaffen wir die Grundlage dafür, dass die Kraft seiner Auferstehung sich in unserem Leben manifestieren kann. Indem wir uns sein Leiden vor Augen halten, halten wir uns zugleich die Kraft seiner Auferstehung vor Augen. Wir halten uns vor Augen, dass er das alles überwunden hat, dass er das alles auf sich genommen hat, damit wir nicht mehr länger getrennt von der Herrlichkeit Gottes sein müssen. Halleluja. Preis den Herrn. Und ihr Lieben, heute Abend wollen wir wirklich uns diese Stationen auch des Leidens von Jesus wirklich vor Augen führen. Wir wollen sie uns vor Augen halten. Wir wollen einfach in diese Gemeinschaft seiner Leiden eintreten, weil das ist die Gemeinschaft seiner Leiden. Das heißt, du hast es vor deinem Auge. Du hast es präsent. Du bist darauf ausgerichtet. Du machst dir es bewusst. Halleluja. Halleluja. Ihr dürft es euch einfach gemütlich machen. Ne? Einfach ganz entspannt. Lasst uns einfach unseren Blick auf Jesus richten. Weil dort im Zentrum der Herrlichkeit. Ja? Eins meiner Bücher hat ja diesen Titel, Im Zentrum der Herrlichkeit. Dort im Zentrum der Herrlichkeit. Ihr könnt ruhig ein bisschen weiterspielen, noch mit dem Keyboard gerade. Im Zentrum der Herrlichkeit finden wir die Gemeinschaft seiner Leiden. Im Zentrum seiner Herrlichkeit finden wir tatsächlich alle diese Stationen seines Leidens. Und im Zentrum seiner Herrlichkeit finden wir die Kraft seiner Auferstehung. Halleluja. Und deswegen herzlich willkommen heute Abend zu diesem grünen Donnerstag-Spezial-Gottesdienst, wo wir unseren Blick ausrichten. Halleluja. Ich möchte einfach, dass du ganz entspannt bist, aber gleichzeitig ausgerichtet bist, dass dein Blick ausgerichtet ist, auch hier über Livestream. Halleluja. Halleluja. Ist der Livestream öffentlich geschaltet heute Abend? Mich wundert es. Ist er wirklich öffentlich geschaltet? Der muss öffentlich geschaltet sein. Ich hätte es extra nochmal gesagt. Okay. Ist er? Sagen Sie es oben. Okay, ist es. Okay, alles klar. Ja, aber wir wollen uns wirklich mit allen, die auch zuschauen, auch von weiter her, wir wollen uns wirklich eins machen, wollen unseren Blick ausrichten auf das, was Jesus getan hat. Ich habe ganz am Anfang zum Gottesdienst schon gesagt, was Jesus alles am grünen Donnerstag allein getan hat, sind schon viele, viele Dinge. Ja, zuerst hat er den Jüngern die Füße gewaschen, damit hat es begonnen. Das wollen wir jetzt heute Abend nicht tun. Ist auch schön, ist auch, wenn es dran ist, ist eine tolle Sache, ist ein tolles Zeichen. Aber wir wollen heute Abend beginnen mit dem Abendmahl. Das heißt, wir wollen uns als erstes das Abendmahl anschauen, wollen uns das Abendmahl vor Augen halten. Wir wollen noch nicht das Abendmahl nehmen, das machen wir zum Schluss. Aber wir wollen mit dem Abendmahl anfangen und wir haben einen kleinen Film vorbereitet für euch vom letzten Abendmahl. Das ist ein Ausschnitt aus The Chosen. Ich weiß nicht, wie von euch The Chosen kennen. Ich muss sagen, je länger die Serie geht, umso besser wird sie. Also je näher es zum Kreuz kommt, umso stärker wird es wirklich. Weißt den Herrn. Schaut es euch ruhig an, ja, wirklich. Weißt den Herrn. Und wir haben eine kleine Szene vorbereitet. Ich habe mich sehr danach gesehen, mit euch dieses Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss. Ganz aus. Das ist unser letztes gemeinsames Passamahl auf Erden. Wir werden es erst wieder zusammen feiern, wenn sich alles erfüllt hat in Gottes Reich. Ich würde ja fragen, wann das sein wird. Aber ich kenne die Antwort. Du wirst es sehen. Aber zuerst... Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König des Universums, der Brot aus der Erde hervorbringt. Amen. Das ist Judas. Normalerweise sitzt Judas zur Rechten. Erinnern und feiern wir mit diesem Brot unsere Befreiung. Aus Ägypten ins gelobte Land. Von der Sklaverei in die Freiheit. Heute Abend feiern wir eure Befreiung von der Sünde durch mich. Das ist Johannes. Nehmt und esst es. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das als Erinnerung an mich. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König des Universums, der die Frucht des Weinstocks erschuf. Amen. Amen. Normalerweise erlaubt uns der Wein, uns zu erinnern und zu feiern, wie das Blut des Lammes an die Türpfosten unserer Vorfahren gestrichen wurde. Aber heute Abend ebenso. Das ist mein Blut für den neuen Bund, das für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer Sünden. Trinkt es, ihr alle, als Erinnerung an mich. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und jede Rebe, die Frucht bringt, beschneidet er. Sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringt. Bleibt fest mit mir verbunden. Und ich mit euch. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie mit dem Weinstock verbunden ist. Auch ihr bringt nur Frucht, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der wird sicher viel Frucht tragen. Denn ohne mich könnt ihr nichts bewirken. Wer getrennt von mir lebt, wird als nutzlose Rebe abgeschnitten und verdorrt. Und sie werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr um alles bitten und ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters zeigt sich darin, dass euer Leben viel Frucht hervorbringt. Und ihr euch als wahre Schüler von mir erweist. Ich liebe euch genauso, wie der Vater mich liebt. Bleibt in meiner Liebe. Amen. Halleluja. Könnt das Licht wieder anmachen? Halleluja. Ja, bleibt in meiner Liebe, hat Jesus gesagt. Das heißt, es kommt darauf an, dass wir in ihm bleiben. Amen. Dass wir in ihm bleiben und das hat zu tun mit dieser Gemeinschaft mit seinen Leiden. Und das hat zu tun mit dieser Gemeinschaft mit der Kraft seiner Auferstehung. Dass wir in ihm bleiben, dass wir in Jesus bleiben. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, Du bleibst in ihm. Und um in ihm zu bleiben, ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder auch vor Augen führen, was er für uns durchgemacht hat und welche Stationen er auch in seinem Leiden für uns durchgemacht hat. Weil das sind Stationen, die auch auf unserem Weg der Nachfolge immer wieder eine Rolle spielen. In ihm bleiben heißt in ihm bleiben, in guten und in schweren Tagen. Ja, so verspricht man sich bei der Eheschließung. Ja, aber du hast noch eine wichtigere Ehe geschlossen als deine irdische Ehe. Die ist auch wichtig, aber deine himmlische Ehe ist noch wichtiger, die Ehe, die du mit Jesus geschlossen hast. Ja? Und du hast sozusagen dich ihm verpflichtet in guten und in schweren Tagen. Ja? So wie Jesus sich seinem Vater verpflichtet hatte für gute und für schwere Tage. Ja? Amen. Und das sehen wir in der ersten Station, die nach dem Abendmahl in den Evangelien beschrieben wird, als Jesus mit seinen Jüngern aus dem Obersaal rausging, nach dem Abendmahl, was wir gerade gesehen haben, ging er ja mit ihnen runter in den Garten Gethsemane. Wer schon mal in Jerusalem war, kennt das. Da sind ja die Ölbäume und das ist so ein bisschen unten in der Nähe vom Kidronbach. Und das sind diese uralten Ölbäume. Man sagt ja, dass heute die Ölbäume, die da sind, die sind schon einige hundert Jahre alt, aber die sind wiederum von einem Setzling genommen, der von einem Ölbaum stammt wiederum, der noch zur Zeit Jesu stand. Also es ist noch der Originalort. Man weiß es nicht genau, jetzt ist auch nicht entscheidend, wie alt die Ölbäume sind. Aber auf jeden Fall war das der Ort, an dem Jesus die entscheidende Entscheidung getroffen hat. Und ich lese das einfach mal vor in Lukas 22. Wir gehen einfach im Wesentlichen am Lukas-Evangelium entlang. Das finde ich... Ja, da wird sehr gut beschrieben. Lukas 22, Vers 39, da heißt es, und er ging hinaus und er begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Halleluja. Und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Halleluja. Ist jemand ohnmächtig geworden wirklich? Oder dann, ha? Okay, ja, dann nehmt sie raus, ja, okay. Genau, Halleluja. Preist den Herrn. Ah ja, alles schon gut, alles gut. Preist den Herrn, danke Jesus, Amen. Halleluja, alles gut. Okay, also, und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit und er sprach zu ihnen, was schlaft ihr, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ja, der entscheidende Punkt hier in Gethsemane, wenn du dir Gethsemane vor Augen führst, der entscheidende Punkt ist der, dass Jesus in diesem entscheidenden Moment gesagt hat, Vater, nicht mein Wille geschehe. Sag mal, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Also hätte Jesus damals nicht diese Entscheidung getroffen, dann hätten wir alle keine Erlösung. Aber ich sag dir was, würdest du nicht immer wieder auch in deinem Leben diese selbe Entscheidung treffen, würde die Kraft der Auferstehung durch dein Leben nicht immer wieder wirksam werden. Amen. Und die Entscheidung ist natürlich in deinem Leben nicht die, dass du ans Kreuz geschlagen wirst, so wie damals von den Römern. Ja, das musst du auch nicht mehr tun, weil Jesus hat es für uns getan. Aber es gibt Situationen in deinem Leben, da weißt du ganz genau, ich weiß es selber in meinem Leben, da gab es Situationen, da wusste ich ganz genau, alles in mir will davonlaufen, alles in mir will das nicht, alles in mir will davor weglaufen. Aber ich wusste, das ist der Weg Gottes. Und ich musste sagen, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Amen. Die Kraft der Auferstehung wird sich auf die Dauer nur in dieser Gemeinschaft mit seinen Leiden freisetzen. Das heißt auch in der Gemeinschaft mit diesem Ja. Ja, diesem Ja, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und manchmal sind es schwierige Entscheidungen und manchmal ist es tatsächlich, ja, wie es fühlt sich an, ein Stück weit wie Tod auch manchmal, ja. Was heißt es in Offenbarung 12, Vers 10? Es heißt, Nun ist das Heil und die Kraft und die Macht unseres Gottes und seines Christus gekommen und hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder. Und was heißt es dann? Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Weißt du, da geht es nicht darum, dass du jederzeit bereit sein musst, jetzt zu sterben. Ja? Das vielleicht im Extremfall auch. Aber es geht um diese Situationen, wo du Ja sagst zum Willen Gottes, auch wenn es Tod deines Ichs, Tod deines Fleisches, Tod deines Selbst bedeutet, Tod deines Stolzes, Tod deines Eigendenkens, Tod deines, was weiß ich, guten Rufs oder Tod deines, deines gut Dastehens vor Menschen, was auch immer es bedeutet, um in der Nachfolge von Jesus zu bleiben. Du hast es vor im Abendmahl gehört, Jesus hat es da so betont, sie haben das wunderbar reingeschnitten, Johannes 15, in das Abendmahl, wenn ihr in mir bleibt. Ja? Das heißt mit anderen Worten, Jesus wusste, du kannst in ihm sein und kannst doch eine Entscheidung treffen, die dazu führt, dass du nicht in ihm bleibst. Aber du kannst auch Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass du in ihm bleibst. Und wann triffst du eine Entscheidung, dass du in ihm bleibst? Du triffst dann eine Entscheidung, dass du in ihm bleibst, gerade in solchen Momenten, wo du dein Leben nicht liebst bis zum Tod. Und Jesus hat es uns vorgemacht in Gethsemane. Halleluja. Er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe. Er war ehrlich, weißt du, er hat gesagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es geht. Also er war ehrlich, weißt du, er war nicht irgendwie religiös oder so und sagte, oh Halleluja, wie wunderbar das Kreuz, wie schön. Sondern er hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dann lass es an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Halleluja. Diese Entscheidung begleitet uns immer wieder in unserem Weg der Nachfolge. Und jeder, der in Jesus bleibt bis zum Ende seines Lebens oder bis zur Entrückung oder was auch immer, bis eben zu Ende ist, dein Leben. Jeder, der in Jesus bleibt, wird auf dem Weg Punkte haben, wo er diese Entscheidung treffen muss. Nicht jeden Tag, preist den Herrn, nicht in dieser Schärfe, nicht in dieser Radikalität, aber immer mal wieder. Amen. Sag mal, ich bleibe in Jesus und ich liebe mein Leben nicht bis in den Tod. Markus 8, 35 hat Jesus gesagt, wer versucht sein Leben zu gewinnen, der wird es verlieren. Wer aber bereit ist, sein Leben zu verlieren, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Wie von euch wollen ihr Leben gewinnen? Amen. Halleluja. Also, wenn du bereit bist, dein Leben zu verlieren, dann wirst du es gewinnen. Eigentlich heißt es sogar, im Wörtlichen steht hier sogar, wer bereit ist, seine Seele zu verlieren um meinetwillen. Ja, Psyche steht da im Griechischen. Seine Seele zu verlieren, das heißt sein seelisches Denken, sein seelisches Empfinden, sein Wollen, sein Gefühl, sein Verstand. Halleluja. Weißt du, auch dein Verstand braucht manchmal Kreuzigung. Manchmal musst du deinen Verstand kreuzigen, der dir so viel schlaue Sachen reinredet, die aber alle nicht die Wahrheit sind. Amen. Da musst du deinen Verstand kreuzigen. Musst du sagen, Verstand, du bist wunderbar, aber wenn es drauf ankommt, ich liebe dich nicht, sondern ich liebe Jesus. Amen. Halleluja. Bist nicht verliebt in deinen Verstand. Bist nicht verliebt in das, was deine Gefühle sagen. Oh, ich habe so tolle Gefühle. Du bist nicht verliebt in deinen eigenen Willen, sondern du bist verliebt in Jesus. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Wenn wir weitergehen, wir schauen einfach ein bisschen weiter, wir schauen einfach weiter in der Bibel. Was passiert nach Gethsemane, wie geht's weiter? Dann kommt der Verrat durch Judas. Ja, dann wird's richtig haarig. Ja. Hast du schon mal erlebt, dass Menschen dich verraten haben? Ja, vielleicht jetzt nicht verraten an, keine Ahnung, an die Polizei. Vielleicht auch, vielleicht warst du ein Verbrecher früher und jemand hat dich verraten, okay? Ich weiß nicht, ob es dann ein Judas war, aber vielleicht war er einfach nur ein gesetzestreuer Bürger, aber je nachdem. Aber hast du schon mal erlebt, dass Leute dir das Messer in den Rücken gestoßen haben, die noch zuvor so getan haben, als wären sie deine besten Freunde? Jesus hat es durchlebt. Jesus hat es erlebt. Und er ist trotzdem in der Liebe geblieben. Hast du es gesehen in dem Abendmahlsfilm, Judas zur Linken von Jesus? Ich glaube, dass Judas zur Linken von Jesus gesessen hat, muss fast, weil in der Bibel heißt es ja, mit dem ich mein Brot in die Schüssel tunke, der ist es. Also er muss eben zumindest in der Nähe gesessen haben. Also er kann nicht am unteren Ende gesessen haben. Ja? Also stell dir vor, der Jünger, den Jesus liebte, sein Lieblingsjünger, der an seiner Brust lag, zu seiner Rechten und an seiner Linken, der in ein paar Minuten später der ein paar Minuten später aufstehen wird, um ihn zu verraten. Ja. Preis den Herrn. Auch da musst du dich entscheiden, in Jesus zu bleiben. Wenn Leute dich verraten, wenn Leute auch dich verleugnen, das ist die schwächere Form, das hat ja Petrus dann später gemacht, das können wir da mit reinnehmen. Ja. Dich verleugnen, wenn sie sagen, den kenne ich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Zuerst reden sie ganz schön und sagen, wir sind eins und so weiter. Und dann sagen sie, nee, mit dem habe ich nichts zu tun. Nee. Distanz. Ja? Weil es nicht mehr opportun ist. Weil es nicht mehr passt. Ja? Weil vielleicht in der Arbeit gibt es Situationen von Mobbing. Einer ist nicht mehr so angesagt. In der Schule gibt es so Situationen, was auch immer. Ja? Und plötzlich verleugnet dich dein bester Freund. Petrus war ja eigentlich auch sein bester Freund. Ja? Aber er hat ihn verleugnet. Preis den Herrn, er hat Vergebung bekommen. Amen, weil er wirklich Buße getan hat. Judas hat nicht Buße getan. Es ist auch interessant an der Stelle, beide haben Reue gezeigt. Das ist interessant, beide haben Reue gezeigt. Beide haben bereut, was sie gemacht haben. Aber nur einer hat Buße getan. Ich predige ja gerade auch an Sonntagen, es war jetzt schon Sonntag weit her, über das Thema Buße. Also es ist wichtig, dass wir verstehen, Buße und Reue sind zwei verschiedene Dinge. Reue begleitet Buße, aber Reue ist noch nicht Buße. Sondern Buße heißt, ich wende mich neu Gott zu. Amen. Petrus hat bereut und hat geweint, aber er hat sich neu Jesus zugewandt. Jesus hat ihn angeschaut, er hat den Blick gespürt und Petrus hat diesen Blick empfangen. Und er hat, als er angefangen hat zu bereuen, hat er sich ihm wieder zugewandt. Deswegen war er dabei nachher im Obersaal, als der Heilige Geist fiel, oder schon vorher war er dabei am Grab. Ja, er hat die Auferstehung gesehen, also das leere Grab. Er hat Jesus gesehen, als er auferstanden war und so weiter. Er war dabei. Judas war nicht dabei, weil er hat zwar bereut, es hat ihm leid getan, aber hat nicht Buße getan. Er ist nicht umgedreht. Amen. Aber hier sehen wir einfach diese Station auf dem Weg von Jesus, wo er mit diesem Verrat zu tun hatte, mit dieser Verleugnung beides, aber mit dieser Ablehnung von Menschen. Und auch das sind Dinge, die uns begleiten. Und da ist es immer wieder neu so entscheidend, dass wir diese Entscheidung treffen. Wir bleiben in Jesus. Das heißt, wir bleiben in der Liebe. Wir lassen uns nicht erbittern. Wir rechnen Böses nicht zu. Das ist die Liebe. Amen. Wir vergeben. Wir gehen weiter. Wir vergeben auch 7x, 70x, wenn es notwendig ist. Wir gehen weiter. Wir lassen nicht zu, dass dieser Stachel in unser Herz kommt. Weil so hätte Jesus diesen Stachel zugelassen in seinem Herzen, hätte er gar nicht durchgehen können bis zum Kreuz. Sondern hätte er wahrscheinlich laut aufgeschrien und gesagt, jetzt reicht's mir aber. Ja. Und er hätte ja die Macht gehabt, er hat ja gesagt, der Vater im Himmel könnte eine Legion Engel schicken, wäre kein Problem und dann wäre es vorbei mit all den hohen Priestern und Schergen und Soldaten und so weiter. Ja. Aber er hat es nicht gemacht, sondern er hat den Anstoß aus seinem Herzen oder er hat den Anstoß in seinem Herzen nicht zugelassen, sondern er ist in der Liebe geblieben und so hat er uns die Auferstehung erkauft sozusagen, hat er uns das neue Leben erkauft. So ist er in die Herrlichkeit uns vorangegangen. Preist den Herrn. Und dann kommen wir zur Gefangennahme von Jesus, Lukas 22, ab Vers 47, das ist direkt im Anschluss an die Versuchung. Lesen wir das, da lesen wir zuerst vom Judaskuss, das lese ich jetzt nicht nochmal vor, aber dann heißt es, ich lese doch nochmal vor, das ist einfach der Zusammenhang. Das heißt, während er noch redete zu den Jüngern, als er sagte, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, siehe, da kam eine Volksmenge und der, welcher Judas hieß, einer von den Zwölfen, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als aber die, welche um ihn waren, sahen, was es werden würde, also worauf es rauslaufen würde, mit anderen Worten, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus aber antwortete und sprach, lasst es so weit. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und Ältesten, die gegen ihn gekommen waren, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Und jetzt kommt's. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Mit anderen Worten, was sagt Jesus hier? Jesus sagt, vor diesem Moment konntet ihr mir nichts tun. Es war nicht möglich, weil sie hatten nicht die Macht. Amen. Davor, es gibt ja Situationen, da wollten sie Jesus schon mehrmals umbringen. Schon gleich am Anfang in Nazareth wollten sie in die Klippe runterstürzen. Und was heißt es? Er ging einfach mitten durch sie hindurch. Ganz locker. Es war nicht seine Zeit, um zu sterben. Also ging er mitten durch sie hindurch. Aber es gab diesen Moment in seinem Leben, wo Gott zugelassen hat, dass er sozusagen gefangen genommen wurde von der Macht der Finsternis. Gott hat es zugelassen. Jesus hat es zugelassen. Wie gesagt, er hätte ja sagen können, eine Legion Engel, lass mal nicht zu. Aber er hat es zugelassen. Er hat gesagt, dies ist die Stunde und der Macht der Finsternis. Mit anderen Worten, was heißt es für uns? Es heißt für uns, es kann auch in unserem Leben Momente geben, in denen scheinbar nichts geht. An denen du dieses Gefühl hast, wirklich von den Mächten der Finsternis überwältigt zu sein und du weißt nicht mehr weiter und du weißt nicht mehr aus und nicht mehr ein, nicht mehr rechts und nicht mehr links. Und du hast das Empfinden, wie wenn Gott dich verlassen hätte oder du bist gebunden, du bist gefangen, du kannst nicht rechts, du kannst nicht links, es gibt keine Lösung, egal was jetzt der Auslöser dafür ist. Aber wie von euch haben schon so Situationen erlebt? Weißt du, dann erinnere dich an das, was Jesus gesagt hat. Dies mag die Stunde der Finsternis sein, aber erinnere dich daran, wie es ausgegangen ist. Amen. Jesus ist nicht in der Finsternis geblieben, sondern er ist auferstanden. Halleluja. Das heißt, auch für dich gilt, das schnell vorübergehende Leichte deiner Bedrängnis bewirkt dir ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, wenn du nicht auf das Sichtbare schaust, sondern auf das Unsichtbare. Also ich glaube, Jesus hat in diesem Moment nicht auf das geschaut, was im Sichtbaren war. Er hat nicht auf seine Schergen geschaut, er hat nicht auf die Gewalt der Finsternis geschaut, sondern er hat seinen Blick auf den Vater gerichtet und er hat gewusst, okay, jetzt ist die Stunde der Finsternis, da muss ich jetzt durch, wie auch immer sich das jetzt hier im Natürlichen anfühlen mag, aber ich weiß, am Ende liegt die Freude Gottes vor mir, am Ende liegt die Herrlichkeit Gottes vor mir. Amen. Am Ende wird die Macht der Finsternis nicht den Sieg haben. Amen. Sondern am Ende hat Jesus den Sieg. Und genauso ist es in deinem Leben. Am Ende hat Jesus den Sieg. Es mag eine Stunde der Finsternis geben, aber dafür gibt es Jahre der Herrlichkeit. Und am Ende eine Ewigkeit der Herrlichkeit. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Die Stunde und die Macht der Finsternis. Preist den Herrn. Ihr Lieben, das ist, wenn du dich daran erinnerst, ist die größte Ermutigung in Situationen, wo du vielleicht das Gefühl hast, weißt du, all deine Autorität nehmen, dass wir ja lehren und dass wir ergreifen, wir nehmen Autorität, wir sprechen, wir proklamieren, wir lassen uns nichts gefallen vom Teufel. Und trotzdem mag es manchmal diesen Moment geben, wo du das Gefühl hast, irgendwie nichts funktioniert. Aber ich sage dir was, gerade in dem Moment ist Gott am stärksten am Wirken. Amen. Ich meine, damals, Gott war so mächtig am Wirken. In einem anderen Evangelium bei Johannes ist ja dann noch so, dass sie ihn ja fragen, bist du Jesus? Und in dem Moment, wo er sagt, ich bin es, fallen die ganzen Soldaten einfach um. Halleluja. Preist den Herrn. Das heißt, die Kraft Gottes ist mächtig da. Amen. Gott ist mächtig am Wirken. Und trotzdem fühlt sich's in dem Moment für die Seele nicht gut an. Amen. Aber ich sage dir, du folgst Jesus nach und damit gehst du auch durch die größte Finsternis immer in die Herrlichkeit. Amen. Das steht am Ende deines Weges. Halleluja. Römer 6, Vers 5 sagt Paulus dazu, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Das heißt, mit anderen Worten, du könntest so sagen, Befreiung kommt so sicher wie das Amen bei Glory Life. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Und dann kommt die Gefangennahme, dann kommt der Hohe Rat, dann kommt, das ist einfach alles die Stunde der Finsternis. Er ist ihnen ausgeliefert. Ja. Wir lesen dann im Jesaja, dass ihm sogar der Bart ausgerissen wurde, ja, all diese Dinge. Und dann, es geht dann schon ein bisschen rein in Richtung Karfreitag, auch dann die Geiselung. Ja, das wollen wir uns auch nochmal vor Augen führen. Weißt du, durch seine Striemen, die dann kommen, ist uns Heilung geworden. Wir nehmen heute das Abendmahl zusammen und wir wollen wirklich erwarten, auch dass diese Kraft der Heilung sich freisetzt durch die Striemen von Jesus. Amen. Jesus ist durch diese Stunden der Finsternis durchgegangen, vom grünen Donnerstag bis zum Karfreitag um 15 Uhr, also damaliger Zeit neunte Stunde des Tages, so muss man sagen, ja, also 15 Uhr, ja, wo er gekreuzigt wurde, beziehungsweise wo er gestorben ist, so muss man sagen, gekreuzigt worden ist er wahrscheinlich 3 Stunden vorher etwa, und dann ist er gestorben. Er ist durch diese Stunden des Leidens durchgegangen, um für uns Heilung und Befreiung und neues Leben zu erkaufen. Halleluja. Er ist für uns durchgegangen. Preis den Herrn. Und deswegen lasst uns gerade jetzt an der Stelle, lasst uns ganz bewusst auch die Striemen von Jesus vor Augen führen. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die Striemen eigentlich erst in den Karfreitag gehören, aber wir haben ja morgen keinen speziellen Gottesdienst, also nehmen wir es heute mit rein. Amen. Aber die Striemen von Jesus, mach dir mal bewusst, damals, wir haben einen kleinen Ausschnitt aus dem Passion-Film, ja, wir haben es verkürzt, ja, um deinetwillen haben wir den Film verkürzt. Ja, weil es zeigt nur den Anfang, weil es wird noch heftiger dann, weil am Ende, sie haben wirklich diese Geisel genommen, Metallstücke vorne dran hatte, also so scharfe Metallstücke, kannst du wie so eine Art Rasierklingen und so, und da haben sie ihm den Rücken runtergezogen, also praktisch, man könnte fast sagen, sie haben ihm die Haut bei lebendigem Leib abgezogen, und deswegen diese Striemen, weißt du, das sind Striemen, das waren nicht nur so ein paar Kratzer, sondern das waren richtige Striemen, die tief reingefurcht wurden in seinen Rücken, ja, und genauso tief, weißt du, wie diese Striemen in seinen Rücken reingefurcht wurden, genauso tief geht die Auferstehungskraft der Heilung für deinen Körper. Amen. Und ich finde es stark im Passion-Film, wie gesagt, ich erspare euch die ganze Länge dieser Szene, dieser Geißelungsszene, aber tatsächlich ist es so, dass in diesem Passion-Film wird es sehr gut dargestellt, wie Jesus, auch nachdem er schon am Boden liegt, sich immer wieder hochzieht an diesem Geißelungsblock, und die Römer, die sprechen da Lateinisch, ja, in diesem Film, und die sagen dann, das kann doch gar nicht wahr sein, ja, das ist ja eine Kraft, die der hat, und dann tun sie noch schärfere Bandagen sozusagen auffahren. Aber es ist wie wenn Jesus, finde ich gut dargestellt, weil es sagt aus, wie wenn Jesus sozusagen wusste, er muss wirklich auch den letzten Hieb noch auf sich nehmen, damit wirklich niemand sagen kann, hey, meine Krankheit, mein Schmerz aber lag nicht mit ihm am Kreuz. Amen. Das heißt, was auch immer du heute Abend mitgebracht hast oder du, der du über Livestream zuschaust, was auch immer dich quält oder dich peinigt, ich sage dir, in seinen Striemen ist es drin gewesen. Es war mit drin. Das heißt, er versteht dich, ja. In Jesaja 53 heißt es, er war ein Mensch mit Krankheit vertraut, heißt es da. Das heißt nicht, dass er seit seines Lebens, die ersten 33 Jahre seines Lebens ständig krank war. Jesus hatte jetzt nicht ständig die Grippe oder Corona oder sonst irgendwas. Er war überhaupt nicht krank. Aber am Kreuz sind tatsächlich alle diese Krankheiten, die uns auferlegt werden können, wurden ihm auferlegt. Das heißt da, Jesaja 53, Vers 2 heißt es, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Halleluja. Lass uns einfach kurz den Filmausschnitt sehen. Einfach. Ja. Sag Und dann richtet er sich wieder auf und dann schlagen sie ihn weiter und dann richtet er sich wieder auf. Und das sind diese Striemen, durch die uns Heilung geworden ist. Ist das nicht? Wow. Lass uns einfach mal unsere Augen schließen, einen Moment. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für dein Leiden für uns, Herr. Wir danken dir für deine Striemen, Herr, die dir zugefügt wurden, Herr. Wir danken dir, dass du dich hast gefangen nehmen lassen für uns, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du für uns dir die Dornenkrone hast aufsetzen lassen, Herr. Wir danken dir, Herr, für all die Schmerzen und all die Krankheiten, Herr, die du auf dich genommen hast, Herr. Herr, damit uns durch deine Striemen Heilung werden würde, Herr, damit wir befreit sein könnten, damit wir ein neues Leben haben könnten, Herr, damit die Kraft der Auferstehung für uns Realität werden könnte, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Jesus. Oh, wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du dir den Bart hast ausreißen lassen in der Folter, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du nichts ausgelassen hast, Herr, sodass du tatsächlich am Ende sagen konntest, es ist vollbracht. Du hattest nichts ausgelassen, du hattest keine Finsternis ausgelassen, kein Verrat, keine Verleugnung, keine Versuchung, kein Schmerz, keine Gefangenschaft, keine Dunkelheit, keine Krankheit. Du hattest nichts ausgelassen, Herr. Und deswegen konntest du sagen, es ist vollbracht. Für die ganze Menschheit und damit für uns. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir heute in diesem Bewusstsein uns diesen Leidensweg von dir anschauen dürfen, Herr. In diesem Bewusstsein, dass du am Ende gesagt hast, es ist vollbracht. In diesem Bewusstsein, dass durch dein Leiden unser Leiden in Herrlichkeit verwandelt worden ist, dass deine Wunden sich in Herrlichkeit verwandelt haben. Halleluja. Ich habe das mal in der Vision gesehen, diese Leiden, diese Wundmale von Jesus, die geblutet haben in den Händen und in den Füßen. Und dann habe ich gesehen, wie diese Wunden dann geronnen sind. Zuerst sind sie geronnen, also wurden fest. Und dann habe ich gesehen, wie diese Wundmale sich in Gold verwandelt haben. Jedes einzelne Wundmal hat sich in Gold verwandelt und die Herrlichkeit Gottes ist ausgestrahlt von diesen Wundmalen von Jesus. Und das ist die Herrlichkeit, die in unser Leben hineinstrahlt durch seine Wunden. Und tatsächlich ist es so, genauso wie ich das gesehen habe auf Jesus, genauso glaube ich, dass er unsere Wunden in Herrlichkeit verwandelt. Es sind nicht nur seine Wunden, sondern es sind auch deine Wunden. Du hast andere Wunden. Du hast im Vergleich zu all den Wunden, die auf Jesus waren, hast du natürlich nur einen kleinen Teil von Wunden. Das sind nur kleine Wunden im Vergleich. Alle deine Wunden, die du hast, die dir zugefügt wurden in deiner Seele, in deinem Körper, wo auch immer, in deinem Leben, alle diese Wunden sind ein Teil der großen Wunden von Jesus. Und du kannst sie in ihm sehen und du kannst sehen, dass sie dort mit drin waren. Und somit kannst du auch sehen, dass sie mit seinen Wunden sich in Herrlichkeit verwandeln. Halleluja, sich in Gold verwandeln. Und im Endeffekt ist es ja auch so, mit jeder Wunde in deinem Leben, die sich in das Gold der Herrlichkeit verwandelt, nimmt die Herrlichkeit zu, auch die von deinem Leben ausstrahlt. Das ist auch ein Geheimnis. Deswegen sagt Paulus, es bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Deswegen, wenn wir uns das bedenken, dann wird es relativ leicht, Ja zu sagen in Gethsemane. Dann wird es relativ leicht, Ja zu sagen, weil dann weißt du, okay, wenn du Ja sagst zum Willen Gottes, auch wenn es einen Schmerz bedeutet, auch wenn es eine Wunde bedeutet, aber am Ende werden sich diese Wunden in Herrlichkeit verwandeln, nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen um dich herum, die die Herrlichkeit Gottes wiederum durch dich erfahren dürfen und durch dich erfahren werden, immer mehr und immer stärker. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt lasst uns reingehen in Lukas 22. Nochmal ins Lukas-Evangelium. Lasst uns gehen nach Lukas 22, wo all das begonnen hat, was wir uns gerade jetzt angeschaut haben. Und wir wollen jetzt einfach uns das nochmal vor Augen führen, so wie Jesus es gesagt hat, im Abendmahl. Das heißt, wir wollen uns diese Symbole seines Leidens vor Augen führen. Tatsächlich ist es so, ich glaube, durch Glauben, ja, indem du sagst, durch Glauben an das, was Jesus gesagt hat, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, glaube ich, kannst du im Geist tatsächlich sagen, ja, ich nehme seinem zerbrochenen Leib, ich nehme sein vergossenes Blut in mir auf. Du vereinigst dich mit ihm, du vereinigst dich mit seinen Leiden. Das ist die Gemeinschaft seiner Leiden. Aber wenn Paulus sagt, ich will die Gemeinschaft seiner Leiden kennen, dann heißt es auch, ich will das Abendmahl mir bewusst vor Augen führen, beziehungsweise ich will das Abendmahl nehmen und ich will es in dem Bewusstsein nehmen, was dahinter steht. Ich will es im Bewusstsein dieser Gemeinschaft mit seinen Leiden nehmen. Im Abendmahl vereinigst du dich mit seinem Leiden und damit vereinigst du dich auch mit der Kraft seiner Auferstehung. Und deswegen ist im zerbrochenen Leib von Jesus Heilung für deinen Leib. Und deswegen ist im vergossenen Blut von Jesus Befreiung für deine Seele, neues Leben für deine Seele, ja, Herrlichkeit für dein Leben, Auferstehungskraft für dein Leben, wo immer du Auferstehungskraft brauchst. Ja. Neues Leben einfach. Das Leben ist im Blut. Halleluja, sagt die Bibel, das Leben ist im Blut. Also, wenn du das Blut von Jesus zu dir nimmst, dann nimmst du damit das Leben von Jesus zu dir. Das heißt, du vereinigst dich auch körperlich. Du machst es deutlich. Du verstoffwechselst es. Dein Körper verstoffwechselt es. Das musst du dir bewusst machen. Ja. Das ist nichts spooky, spooky, sondern es ist ganz normal. Ja. Es ist einfach die molekulare Struktur seines Leibes und seines Blutes vereinigt sich mit der molekularen Struktur deines Körpers. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Haben wir die Tische bereit fürs Abendmahl? Könnt ihr die Tische holen? Okay. Preist den Herrn. Halleluja. Ich lese jetzt mal vor Lukas 22, Vers 19, wo es heißt, und er nahm Brot, er dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das haben wir vorher gesehen in dem Film. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Halleluja. Also im Gedächtnis ist ganz starke Kraft. Wenn Jesus sagt Gedächtnis, dann heißt es nicht nur, okay, wir haken das nochmal ab. Ach ja, stimmt, Jesus ist gestorben vor 2000 Jahren. Sondern wenn Jesus sagt Gedächtnis, dann heißt es, graviert es tief in euch ein. Das ist so, wie das Volk Israel wurde ermahnt, sich immer wieder daran zu erinnern, wie sie aus Ägypten rausgezogen wurden. Ja, auch an das Passahlamm sollten sie sich immer wieder erinnern. Deswegen essen ja die Juden jetzt um diese Zeit, nicht genau immer am selben Tag, aber um diese Zeit essen sie das Passahlamm. Das ist ja genau dieselbe Erinnerung. Ja. Und so erinnern wir uns an das Passahlamm, das ein für alle Mal für uns geschlachtet ist. Halleluja, nämlich Christus. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Weiß den Herrn. Und dann sagt er ebenso, auch den Kelch nach dem Mahl nahm Jesus und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Halleluja. Und wir können das sehr gut dazu nehmen, diese Worte aus Johannes 15, die in dem Film kamen, bleibt in mir. Ja. Jesus hat es uns gegeben, damit wir in ihm bleiben. Halleluja. In diesem Sinne, nehmt euch einfach ein Stück Brot, ein Becher mit Saft, kommt nach vorne oder ein Becher mit Wein, es gibt beides. Nehmt euch einfach, hinten haben wir keine Tische, okay, wär jetzt nicht schlecht gewesen. Aber ich hoffe, es reicht für alle. Okay. Halleluja. Wenn ihr über Livestream zuschaut, nehmt euch einfach auch ein Stück Brot, nehmt euch einen Becher mit Wein und mit Saft, feiert einfach mit uns gemeinsam das Mahl der Gemeinschaft. Auch über die Entfernung hinweg, ja, kannst du etwas spüren, auch von der Atmosphäre, einfach der Gegenwart Gottes, die hier ist. Es ist sehr dicht, sehr dichte Atmosphäre der Gegenwart Gottes. Und die ist auch bei dir über Livestream, da wo du bist. Und so fließt einfach auch diese Realität der Gemeinschaft mit seinen Leiden und der Kraft seiner Auferstehung auch zu dir über Livestream, dorthin, wo du bist. Halleluja. Preis den Herrn. Hat jeder? Okay, dann lass uns als erstes das Brot hochhalten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, Herr, mit diesem zerbrochenen Stück Brot, Herr, nehmen wir jetzt im Glauben etwas von deinem zerbrochenen Leib in uns auf, Herr. Herr, dein Leib wurde zerbrochen, damit unser Leib heil werden würde, Herr. Wir preisen dich, Herr, wir preisen dich für dein Blut, Herr, und wir tun es zu deinem Gedächtnis, und wir tun es im Bewusstsein der Vereinigung, Herr. Wir nehmen es als ein Zeichen der Vereinigung mit dir heute Abend. Vereinigen uns mit deinem zerbrochenen Leib. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt nimm es einfach auf, vereinige dich im Glauben mit seinem zerbrochenen Leib. Jesus, wir danken dir, dass Heilung aus deinem zerbrochenen Leib fließt, auch gerade heute Abend, Herr, dass es fließt, Herr, in die Zellen unseres Körpers, Herr, in die molekulare Struktur unseres Körpers hineinfließt, Herr, dass gerade jetzt, Herr, dass Blutwerte sich normalisieren, Herr, weil einfach diese Substanz deiner heilenden Kraft fließt, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass Schilddrüsen sich gerade jetzt normalisieren, Herr. Auch die Schilddrüsenwerte kommen in die Ordnung Gottes, Herr. Danke, danke, Jesus, danke, Jesus. Jemand wird berührt in der Nasenscheidewand und irgendwie war es nicht richtig durchgängig. Und Jesus berührt dich gerade jetzt. Er berührt dich gerade jetzt in seiner Liebe. Ah, und du kannst tief durchatmen. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine heilende Kraft, die gerade jetzt fließt. Jemand anders wird berührt am Rücken, am unteren Rückenbereich. Da fließt die Kraft Gottes gerade jetzt rein. Heilung kommt in die Bandscheiben. Heilung kommt in das Steißbein. Heilung kommt in das Ischiosakralgelenk. Heilung fließt in diesen ganzen Bereich gerade jetzt hinein. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Sieh einfach seine heilende Kraft. Deinen ganzen Körper durchdringen. Jedes Organ, jede Körperzelle, jeden Knochen, jede Sehne, jedes Band. Sieh es einfach durchdrungen von seiner Kraft, die Kraft seiner Auferstehung. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat sich immer wieder neu erhoben am Geißelungsstein, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Und somit ist es vollbracht, auch für dich. Halleluja. Halleluja, Jesus. Jetzt lasst uns den Becher hochheben. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein vergossenes Blut für uns, Herr. Wir danken dir, Herr, Herr, dass dies das Blut ist des neuen Bundes, Herr, der nicht mehr aus dem Gesetz gehorsam kommt, sondern der aus dem Glaubensgehorsam kommt, Herr. Herr, indem wir einfach im Glauben annehmen, was du für uns getan hast, Herr. Herr, du wurdest am Kreuz getrennt vom Vater für einen Moment, Herr, damit wir nie wieder getrennt sein müssten vom Vater im Himmel, Herr. Damit wir wirklich sagen könnten, wenn der Vater so für uns ist, wer kann dann uns von seiner Liebe trennen? Was könnte uns trennen? Leiden oder Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr, gewaltsamer Tod? Nein, ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Wir vereinigen uns im Glauben mit deiner Liebe. Wir vereinigen uns im Glauben mit dem neuen Leben, das du uns geschenkt hast, Herr. Wir vereinigen uns im Glauben mit deinem Blut. Danke, Jesus, dass es für uns vergossen wurde. Amen. Amen. Lasst uns zusammen trinken. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, für das neue Leben. Danke, Jesus. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 8 heißt es, darin, nämlich in Christus und dem, was er für euch vollbracht hat, darin jubelt ihr. Auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet, so soll die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten und Lob, Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. Ihn liebt ihr, sag mal, ich liebe dich, Jesus. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, sag mal, ich glaube dir, Jesus. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt noch nicht seht. Und über ihn jubelt ihr in unaussprechlicher, ungetrübter und verherrlichter Freude. Halleluja. Yeah. Ja, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So erreicht ihr das Ziel eures Glaubens, das Heil eurer Seele, sagt der Petrusbrief. Preist den Herrn. Amen. Wir haben wirklich allen Grund zu jubeln und uns zu freuen. Halleluja. Preist den Herrn. Haben wir das Lobpreisteam, das uns ein Jubellied singt zum Schluss. Preist den Herrn, dass wir so richtig jubeln können in ihm. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So wunderbar. Danke, Herr, dass du uns wirklich in die Tiefen führst, Herr, sodass du uns die Höhen umso mehr genießen lassen kannst, Herr. Danke, Herr, dass du uns die Tiefen der Gemeinschaft deiner Leiden zeigst, Herr, und offenbarst immer mehr, Herr, sodass wir immer mehr auch von der Kraft deiner Auferstehung genießen können, Herr. Halleluja. Wir preisen dich dafür, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, lass uns ihm danken, lass uns ihn preisen, lass uns ihn loben. Halleluja. Los geht's. Halleluja, Jesus, oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir loben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Jesus. Hey, Jesus. Halleluja. Und damit haben wir schon den Ausblick auf Ostern. Sei dabei am Sonntag. Wir haben ein Osterspezial Herrlichkeitsauferstehungsgottesdienst. Seid pünktlich da, weil es beginnt mit einem Spezial Osterspecial pünktlich um 10 Uhr. Es wird eine starke Sache. Denkt dran, auch die Seestraße oben in diese Richtung ist gesperrt. Also ihr müsst da außen rum durch Bernhausen fahren. Ja, das ist noch bis Mai so. In die andere Richtung hier kann man fahren. Aber hier runter zu uns ist Einbahnstraße, also einfach außen rum über Bernhausen. Es ist kein großer Umweg, wenn man rechtzeitig abbiegt. Entsprechend ist das ausgeschildert. Dann seid ihr da pünktlich um 10 Uhr zum Osterherrlichkeitsgottesdienst. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Glory. Halleluja. Amen. Und jetzt dürft ihr noch geben, den Heiligen Geist fragen, ein Liebesopfer für die Ernte, ein Liebesopfer für Jesus. Einfach, was drängt dich einfach, dein Herz zu geben? Das tust du. Frag ihn, frag den Heiligen Geist. Er kennt dein Herz und er wird es dir ins Herz legen und dann tust du das aus Liebe. Es ist eine Liebessache der Liebe, einfach Jesus gegenüber, dass du sein Reich bauen willst, auch mit deinen Finanzen. Wenn du hier vor Ort bist, hast du die Möglichkeit, jetzt gleich in den Eimer reinzugeben, den wir durchgeben, entweder in bar oder aber du kannst eine Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl nehmen, die ausfüllen und dann in den nächsten Tagen überweisen. Über Livestream werden dir die Infos eingeblendet, wie du geben kannst per PayPal, Kreditkarte oder per Überweisung. Einfach sei mit dabei, einfach in diesem Liebesopfer, leg einfach mit ein und Jesus wird dir wiedergeben, ja, denn er kann im Geben nicht übertroffen werden. Er hat alles gegeben. Ja. Wenn der Vater seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Halleluja. Jede Erfüllung, jede Versorgung, die du brauchst. Danke, Jesus. Amen. Also, lass uns sie einmal durchgeben. Lass uns mit Freuden geben. Halleluja. Preist den Herrn. Und während ihr gebt, noch ganz kurz ein Zeugnis, und zwar hier, das von unserer Jutta, das hat sie schon vor ein paar Wochen eingeschickt, aber jetzt komme ich dazu, es vorzulesen. Und zwar bekam sie vor 10 Jahren die Diagnose vom Augenarzt Glaskörpertrübung, die sich durch schwarze Flecken und Schlieren beim Sehen in starker Herrlichkeit bemerkbar machten. Was dazu kam, war, dass meine Augen trocken wurden, was sich durch Brennen äußerte und vor allem nachts, wenn ich aufgewacht bin, das Gefühl verursachte, als hätte ich Sand in den Augen, was sehr unangenehm bis schmerzhaft war. Der Augenarzt verordnete mir Tropfen, die ich mehrmals am Tag zur Befeuchtung der Augen nehmen sollte und dies mein Leben lang. Immer wenn bei unseren Gottesdiensten für Augen gebetet wurde, ging ich auf Empfang und hielt im Glauben an meiner empfangenen Heilung fest. Vorigen Sommer, das war 2024, genau 8 Jahre nach der Diagnose stellte ich eines Tages fest, dass ich heute noch gar keine Augentropfen genommen habe. Es war der Tag meines Durchbruchs. Seither habe ich keine Augentropfen mehr gebraucht. Meine Augen sind wieder gut befeuchtet. Neulich habe ich das angebrochene Fläschchen mit den Tropfen im Müll entsorgt. Gott heilt immer, manchmal zu seiner Zeit und nicht nach unserer Vorstellung. Und er reagiert auf Glauben. Amen. So ist es. Halleluja. Er reagiert auf Glauben. Preist den Herrn. Gut, dann noch eine Bitte um Gebet, ganz kurz, bevor wir die Sammlung segnen. Und zwar bin ich am Samstagabend, bin ich noch zu einem Einsatz bei einer Osterfreizeit von 130 Vietnamesen. Die treffen sich in einem Haus in Mühlacker und da bin ich eingeladen, ihnen zu dienen, auch mit Heilung und so weiter. Also ich glaube, es wird eine starke Zeit werden. Die sind wirklich hungrig. Da gibt es echt Erweckung unter den Vietnamesen in Deutschland und Europa. Es ist wirklich stark. Der Pastor, der ist immer bei unserem Leitergebetstreffen mit dabei. Deswegen kenne ich den auch gut und die haben wirklich Erweckung unter den Vietnamesen und betet einfach dafür, dass es ein starker Abend wird. Und das am Karsamstag, preist den Herrn. Und ja, Ostern sind wir dann wieder hier und werden die Auferstehung feiern. Preist den Herrn.